Man muss mit Applaus und Reaktion die Schauspieler nämlich ein bisschen zu ihren besten Leistungen animieren, sondern es betrifft so, so viele andere, die auch hinter der Bühne tätig sind. Geldspenden sind willkommen, wie bei allen Kulturbetrieben, und der Theaterbetrieb hinter den Kulissen geht natürlich weiter. Die Webseite, zu der ich Ihnen im Blog einige Fotos zeigen werde in unserer Sendung, ist für Sie der richtige Anlaufpunkt, damit Sie sich stets auf dem Laufenden halten können, wenn Sie für das nächste Jahr schon ein bisschen vorausschauen. Sie sehen die malerische Bühne mit vielen Felsen und den Bäumen und mit hineingebauter Bühne, zum Beispiel dem Dach und den zahlreichen fantasievollen Hintergründen bzw. Kulissen. Und die harmonieren natürlich mit der natürlichen Umgebung. Umso expressiver sind auch die Gesichter der Darsteller, vom Gretchen in Faust 1 bis zum Brandner Kasper 2 und dem als rustikal eingestuften Stück Der Watzmann ruft. Auch dort Schauspieler, die man sicher im nächsten Jahr dann auf der Bühne sehen wird. Und natürlich ist es klar, das Musical Zucker sieht der Garderobe nach aus, ins frühe 19. Jahrhundert versetzt und sicherlich sehens- und hörenswert, kann ich mir nur vorstellen. Auch das soll also etwas Lustiges sein, soweit ich da gelesen habe davon. Ich kenne dieses Stück nicht. Und natürlich gibt es auch für Kinder etwas Spezielles, nämlich den Pinocchio. Und der lief unlängst in Florida, also eine Synchronarbeit der Theater- und Opernwelt im Trend der Zeit. Pinocchio eben auch was für Kinder. Und auch in den USA macht man sich Gedanken, wie man dem Publikum mit alten Aufzeichnungen im Sommer 2020 von Opern und Theaterstücken die Zeit des Sommers verschönen kann. Dazu gehören Stücke des National Theatre Londons auf Englisch im Internet, aber sicherlich auch viele deutsche Stücke im Programm der großen beiden Fernsehsender, mit deren Mediathek sie ja auch im Ausland beschäftigt werden können, die mehr und mehr auch per Netflix ihre Serien verkaufen. Die Welt ist global und auf dem Bildschirm ist sie gerutscht diesen Sommer und auch sprachlich für so viele besser zugänglich. Dazu kommt noch die auch auf YouTube schon praktizierte sogenannte Accessibility. Hat man früher Gebäude rollstuhlgerecht bzw. behindertengerecht umbauen müssen, so geht es jetzt auch mit dem Internet so, dass sie für alle zugänglich etwas produzieren. Also die Textunterlegung des Gesprochenen ist damit gemeint mit der sogenannten Accessibility. Die digitale Welt hat auch für die, denen Sehen und Hören Mühe macht, die eine andere Sprache sprechen, mit vielen Hilfsmitteln eine internationale Brücke gebaut. Und diese Brücke wollen wir Ihnen natürlich auch bauen in Ihre Welt, das heißt eine kulturelle Brücke in diesem Falle, denn sprachlich sind Sie, die Sie uns zuhören, mit dem Deutschen vertraut. Nun zurück zu Wunsiedel und seiner Felsenbühne. Ich habe sie selbst vor einigen Jahren besucht mit Freunden und habe mir dort ein Stück auf Deutsch angesehen und dabei für meinen damaligen Sitzpartner, der wenig Deutsch sprach, einen Abend lang simultan übersetzt. Das war sehr anstrengend. Da lobe ich mir die über Kopfhörer oder sogar auf kleine Glasplatten projizierten Übersetzungen, wie man ja auch bei Opernaufführungen seit vielen Jahren über Titel übermittelt bekommt, also erwarten darf. Die Felsenspiele finden erst im Sommer 2021 statt. Hier ist ein Brief, den die Stadt bzw. die Theatergemeinde dann denjenigen, die diese Webseite besuchen, die Wunsiedel, die Luisenburg-Festspiele, die können das also jetzt auch lesen. Wir lesen es Ihnen jetzt gerade mal vor. Die Verschiebung für diesen Sommer geplanten Aufführungen auf der Luisenburg durch einen Beschluss des Stadtrats von Wunsiedel ist ein zugegeben sehr schmerzhafter, aber leider unvermeidlicher Schritt. Die Covid-19-Krise und deren massive Auswirkungen auf alle Lebensbereiche machen ein Theaterprogramm, wie es in unserer Planung schon weit fortgeschritten war, vollkommen unmöglich. Nach Abwägung aller Risiken für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Künstlerinnen und Künstler gibt es keine Chance, in diesem Sommer vor bis zu 150.000 Zuschauern Theater auf der Luisenburg zu spielen. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung lässt das auf lange Sicht nicht zu. Außerdem verhindern die derzeitigen Einschränkungen, die von den Behörden und der Bundesregierung angeordnet wurden, eine künstlerische Arbeit auf dem gewohnten Niveau, sodass wir auf der Luisenburg keine Inszenierungen zeigen können, wie sie das Publikum und die Öffentlichkeit zu Recht erwarten. Die Entscheidung, das Programm auf der Felsenbühne und im Labyrinth 1:1 um ein Jahr zu verschieben, entspricht dem Wunsch unseres Publikums, die uns sein Interesse an den Stücken, den Künstlern und den Darstellern durch einen erfolgreichen Vorverkauf eindeutig bekundigt hat. Siehe Spielplan 2021. Wer sich auf den Brandner Kasper Nummer 2 gefreut hat, Faust auf seiner abgründigen Sinnsuche begleiten wollte oder den großen Bildern des Mittelalterkrimis Der Name der Rose entgegenfieberte, der wird nicht enttäuscht. All das und noch viel mehr wird es geben. Wenn die Krise bewältigt ist und wir alle wieder unbesorgt und hemmungslos Theater im Felsen genießen können. Na bitte. Bis dahin werden wir gesund bleiben, den Schaden begrenzen und uns auf das Theater freuen. Wir haben Ihnen hierzu die Webseite eingestellt, nämlich da geht es um diese Verschiebung und diesen Brief können Sie dann nochmal im Internet lesen. Noch kurz zu den speziell deutschen und zünftigen regionalen Theateraufführungen, die hier in der Luisenburg stattfinden werden. Mit der Fortsetzung, so sagt das Theater, der legendären Geschichte von Brandner und dem Brandl-Kramer haben wir den Nerv der Zuschauer getroffen, so Benz weiter. Und dass die beiden vielbeschäftigten Stars, Eisi, Gulb und Ralf Bauer, es einrichten konnten, eine Zusatzvorstellung zu spielen, passt da wunderbar zusammen. Also das hoffentlich dann auch im nächsten Jahr, denn es wurde also dann mehr gekauft und diese Karten sind ja sicher auch alle auf das nächste Jahr zu übertragen. Wolfgang Maria Bauers Fortsetzung spielt perfekt mit der unverwüstlichen Geschichte, sagt Birgit Simmler, die künstlerische Leiterin der Festspiele, und er erweckt sie urkomisch und verschmitzt zu neuem Leben. Das Komödiantische nimmt auch in dieser Spielzeit, also in der kommenden, wieder einen wichtigen Platz im gesamten Programm ein. Neben dem Komikerpaar Brandner und seinem Borndl-Kramer gibt es mit der alpinen Musikgroteske »Der Watzmann ruft« von Wolfgang Ambros echten Blödsinn gepaart mit manchmal Tiefsinn auf der Luisenburg. Das Musical Zucker ist eine schwankhafte, temporeiche Schmugglergeschichte nach einer wahren Begebenheit im Fichtelgebirge, die schon im letzten Jahr, also dann in dem Falle wird es ja vor 2 Jahren dann sein, wenn wir jetzt 2021 denken, für großes Vergnügen beim Publikum sorgte. Also 2019 war das schon mal im Programm. Wir wollen immer beides, das Dramatische und die großen mystischen Stoffe und die komischen Geschichten, die ebenso viel über das Leben und die Menschen erzählen, wie das Tragische, sagt Birgit Simmler zur Programmatik der Festspiele 2020. Und nun eine kleine Einführung in die Welt der Felsen und Wälder in und um Wunsiedel vor unserem Gespräch mit Toni Graf. Ihn werden wir in Zukunft leider auch beim Besuch in diesem Theater, diesem Felsentheater, vermissen, denn nach langem und aktivem Leben mit vielen Reisen, eine Australienreise brachte ihn als Hörer mit seiner Frau zuallererst in meine Radiosendung bzw. in mein Studio, ging er 2018 von uns. Seine Begeisterung für ungewöhnliche Ausflüge wie den zu den Luisenburger Festspielen bleibt uns jedoch erhalten und soll sie ebenso anspornen, auch einmal dorthin zu finden. Seine Begeisterung ist offensichtlich, wie wir im Gespräch feststellen werden. Meine eigene Begeisterung für sowohl den Ort als auch das regional gefärbte Programm stammt von meinem ersten Besuch in Wunsiedel im Rahmen eines Kulturaustausches in Sachsen und Franken. Neben Felsengestein, das man in Dresden zum Klettern benutzte, kamen wir auch in Wunsiedel für einen Nachmittag und einen Abend in den Genuss seiner Kletterpartie und anschließend gestärkt und umgezogen und ausgeruht, dann für einen Abend als Zuschauer in die Felsenbühne. Das Wetter spielte mit und wir hatten viel Spaß und ein Wiedersehen dort war für die Zukunft interessant, so waren wir uns einig. Dass ich dann auf Toni und Alma Graf traf und durch die Freundschaft und Gespräche wie das folgende, diese Ziele wie Wunsiedel auffrischen, aber auch immer wieder neue Ausflugsziele entdeckte, ist ein großer Glücksfall gewesen im Leben, für den ich natürlich nach wie vor und für diese lange Freundschaft mich sehr, sehr bedanken muss bei den Grafs. Unser letzter Ausflug war in die Deutsche Jugendbibliothek, Jugendbuchbibliothek mit Toni Graf in einem alten Schloss in München. Auch dieses Erlebnis habe ich Toni Graf zu verdanken, wie auch eine Tour durch Münchens Kirchen. Eine Aussicht über die ganze Stadt im Turm der Frauenkirche war dann auch der erweiterten Familie zu verdanken. Ein Ausflug in das Russenhaus der Gabriele Münter in Murnau und auch dort noch ein Besuch zahlreicher alter Barockkirchen. Dafür muss ich wieder den Grafs danken. Und Toni war für uns alle eine Inspiration und seine Energie, seine Lebenslust und vor allem seine Neugier und sein Unternehmungsgeist für uns alle etwas ganz, ganz Besonderes, was einem immer in Erinnerung bleiben wird. Luisenburg-Festspiele, so besagt das Internet, weithin bekannt sind die Luisenburg-Festspiele als die einzigartigen und laut derer, die sie kennen und lieben, Deutschlands schönster Naturbühne. Am unteren Ende des nationalen Geotops, Felsenlabyrinth, das wir dann auch durchkraxelt haben, auf dem grünen Hügel unweit der Festspielstadt Wunsiedel gelegen. Weitere Informationen zur Bühne, den einzelnen Stücken und den aktuellen Spielplan finden Sie auf der Internetseite der Luisenburg-Festspiele, die ich, wieder gesagt, Ihnen schon eingestellt habe in unserem Blog. Laut Wikipedia sind dieses die Luisenfestspiele, Theaterfestspiele im ältesten Freilichttheater Deutschlands. Sie finden alljährlich vor der Felsenkulisse des größten Felsenlabyrinths Europas nahe der Stadt Wunsiedel im Fichtelgebirge statt, die auch Veranstalter der Festspiele ist. Nach der Überlieferung von 1665 feierten die Wunsiedler Lateinschüler ihr Sommerfest, das Margaretenfest oder Bärsingen, vor dem Felsenlabyrinth, wo auf einer großen Felsenplatte selbst verfasste Stücke aufgeführt wurden. Im Anschluss darauf oder daran gab es allerlei Spiel und zulässige Kurzweil. Der Höhepunkt der Schüleraufführungen lag um 1760, wobei Szenen des Alltagslebens oft derb und deutlich dargeboten wurden und das Vehikel allgemeinen Jubels waren. 1771 schaffte sie die Schulleitung, leider muss man dazu wahrscheinlich sagen, ab. Zwischen 1790 und 1805 führten dann Wunsiedler Honoratioren Singspiele und Operetten auf, wobei es nun standesbewusster zuging. 1804 wurde das heutige Festspielgelände geschaffen. Da müssen ja auch Sitzplätze und so etwas eingebaut werden, klar, und dann ist sie heute auch überdacht. Das heißt, als Zuschauer werden sie nicht nass. Wegen der guten Akustik fanden auch fast jedes Jahr Sängerfestspiele und andere Vereinsfeste statt. 1805 erhielt die Spielstätte zu Ehren der preußischen Königin Luise ihren heutigen Namen, nämlich die Luisenburger Festspiele. Zum 100-jährigen Jubiläum der Erschließung der Luisenburg verfasste Realschullehrer Ludwig Hacker aus Wunsiedel das Festspiel Die Losburg, das am 20. Juli 1890 zur Aufführung gelangte und Bilder aus der Geschichte und der Sage des Berges zum Inhalt hatten. Mit Unterbrechungen wurde das Heimatfestspiel in den nachfolgenden Jahrzehnten wiederholt, wobei Wunsiedler Bürger und Schüler als Schauspieler agierten. 1914 inszenierte man unter Schauspielleiter Fritz Basil erstmals klassische Stücke mit Berufsschauspielern. Jedoch musste die Festspielsaison am 1. August aufgrund des beginnenden Ersten Weltkriegs abgebrochen werden. Erst 1924 wurden wieder Festspiele auf der Luisenburg abgehalten, die mit der Rekordbesucherzahl von 46.702 Besuchern in 32 Vorstellungen endeten. Im nächsten Jahr brach die Zuschauerzahl allerdings ein, was schließlich zur Vertragsauflösung mit Fritz Basil führte. Die Verantwortlichen engagierten daraufhin das Vereinigte Stadttheater Konstanz-Schaffhausen-Winterthur und konnten so 5 verschiedene Inszenierungen auf der Luisenburg zeigen. In den folgenden Jahren wurden die Festspiele von der Bayerischen Landesbühne unter Intendant Otto Kustermann verantwortet, der den Festspielen in der Spielzeit 1927 zu einem neuen Zuschauerrekord verhalf, nämlich 57.100 Besucher. Die 5 Inszenierungen wurden von diesen Besuchern besucht. Die Jahre bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten waren von sinkenden Zuschauerzahlen und einem qualitativ nachlassenden Ensemble geprägt. Na bitte, also dann kam wieder ein Weltkrieg dazwischen. 1933, noch sind wir nicht so weit, übernahm Egon Schmidt die Intendanz der Bayerischen Landesbühne und damit auch der Luisenburg-Festspiele. Allerdings wurden diese nun nicht mehr von der Stadt Wunsiedel, sondern vom übergeordneten Reichsbund der deutschen Freilicht- und Volksschauspiele verantwortet. Während dieser Zeit wurde erstmals ein Kinderstück auf den Spielplan gesetzt und auch die magische Marke von 100.000 Zuschauern konnte 1937 erstmals geknackt werden. Nach der Spielzeit 1941 mussten die Festspiele aufgrund des Krieges geschlossen werden und wurden erst 1951 wieder aufgenommen, also 10 Jahre später. Die Bühne profitierte dennoch nachhaltig von einigen Erneuerungen, die unter Schmidt verwirklicht worden waren. So wurden beispielsweise in eine neue Regenplane und eine neue Beleuchtungsanlage investiert. Ab 1951 wurden einige Spielzeiten durch Gastspiele des Bayerischen Staatsschauspiels gestaltet. Die Leitung übernahm der stellvertretende Generalintendant Hermann Wenninger, ehe er 3 Jahre später von Wolfgang Nufer und 1956 von Friedrich Siems beerbt wurde. Siems inszenierte bis zu seinem plötzlichen Tod im Dezember 1963 auf der Luisenburg und konnte wieder zahlreiche Zuschauer ins Fichtelgebirge locken. Sein Nachfolger ab 1964, Christian Mettin, nahm 1969-70 einen großen Umbau im Zuschauerbereich vor. So wurden die Sitzplätze nun wie in einem Amphitheater angeordnet und wurden von einer Zeltdachkonstruktion von Frei Otto, der einige Jahre später auch für die geschwungenen Dächer der Münchner Olympiaanlage verantwortlich war, ersetzt, nämlich an. Diese Zeltkonstruktion, die vor Regen schützte, wurde dort also angemacht. Mettin legte während seiner Intendanz den Fokus stark auf die bayerischen Volksstücke, für die er zahlreiche namhafte Schauspieler wie Beppo Brehm, Gustl Beierhammer und Willi Harlander gewinnen konnte. Mettins Nachfolger als Intendant wurde 1979 Hans-Joachim Heise, der bis 1984 in Wunsiedel amtierte und die Erfolgsgeschichte der Festspiele mit vielen bekannten Schauspielern wie Uwe Friedrichsen und Toni Berger fortführte. Unter seiner Intendanz stand auch der spätere Intendant Michel Lerchenberg als Schauspieler 1980 erstmals auf der Bühne der Luisenburg. Von 1985 bis 1999 leitete daraufhin Hans-Peter Doll die Luisenburg-Festspiele und steigerte die durchschnittliche Zuschauerzahl auf rund 130.000 Zuschauer pro Jahr. Er führte die Einführungsabende für die jeweiligen Inszenierungen ein und war um eine starke Verknüpfung mit der Bevölkerung der Stadt Unsiedel bemüht. Nach Hans-Peter Dolls Tod 1999 wurde Pavel Fieber der neue Intendant. Fieber war bereits als Schauspieler auf der Bühne der Luisenburg gestanden und hatte auch bereits mehrmals in Unsiedel inszeniert. Er setzte auf einen ambitionierten Spielplan, was schließlich in einem Abfall der Zuschauerzahlen als Konsequenz beschäftigt, was natürlich sehr schade war. 2002 überschritt er die 100.000 Zuschauermarke, woraufhin sein Vertrag mit der Stadt Unsiedel unterschritt er die 100.000 Zuschauermarke, woraufhin sein Vertrag mit der Stadt Unsiedel aufgelöst wurde. Und er nach der Saison 2002 seinen Posten räumen musste. Diese anspruchsvollen Stücke, da habe ich auch eins von gesehen, soweit ich mich erinnere. Und das war eine sehr brisante Geschichte, die aber sicher nicht zu vielen Lacherfolgen führte. Es war ein sehr ernstes Drama. Sein Nachfolger wurde 2004 Michael Lerchenberg, der bereits als Schauspieler an der Luisenburg mit der Luisenburg vertraut war. Lerchenberg führte die mittlerweile äußerst erfolgreiche Musical-Sparte auf der Luisenburg ein, denn nach 2000 war ja in Deutschland überall mit Musical etwas los und konnte wiederum viele namhafte Schauspieler, beispielsweise Rosel Zech, für die Luisenburg gewinnen. Während Lerchenbergs Intendanz erfolgte zwischen 2010 und 2013 der nächste große Umbau. So wurde das Bühnenhaus massiv vergrößert, der Zuschauerraum und das Zeltdach wurden erneuert und auch in die Beleuchtung und Tonanlagen wurden in großem Umfang investiert. Nach 13 Jahren verließ Lerchenberg 2017 die Luisenburg, nachdem er in Konflikt mit einigen Kommunalpolitikern geraten war. Die Nachfolge trat erstmals eine Frau an. Birgit Simmler übernahm ab Herbst 2017 die künstlerische Leitung der Festspiele. Unter ihrer Leitung wurde das Zusatzprogramm abseits der klassischen Theaterfestspiele stark ausgebaut. So führte sie die neue Reihe Luisenburg Late Night ein, in der die Schauspieler der jeweiligen Spielzeit ihre oftmals existierenden Soloprogramme aufführen können. Auch die Konzertsparte wird ab der Spielzeit 2019, also wurde, deutlich ausgebaut. Zum Programm ist hier zu sagen, die Luisenburg-Festspiele Unsiedel finden alljährlich zwischen Ende Mai und Anfang Juni und Ende August, Anfang September statt. Der Spielplan besteht aus einem Familienstück, einem Volksstück, einem klassischen Stück und seit dem Beginn der Intendanz Michael Lerchenbergs 2004 einem Musical. Früher war es ein zeitgenössisches Stück. Die erste Premiere des Jahres ist meist das Kinderstück. Die Reihenfolge der weiteren Premieren variiert. Nach dem Ende der vier Eigenproduktionen Anfang August finden Gastspiele der Landesbühnen Sachsen, Opern nämlich, und Operettenbühne Wien Operetten statt. Während der gesamten Spielzeit gibt es am spielfreien Tagen zudem Konzerte und Auftritte von Kabarettisten auf der Luisenburg. Unter der Intendanz Pavel Fiebers von 2000 bis 2003 wurde neben der großen Felsenbühne zusätzlich der Innenhof des Fichtelgebirgsmuseums in Unsiedel als kleinere Spielstätte etabliert. Die Aufführungen hier laufen unter dem Motto Luisenburg extra. Na bitte, also noch eine extra Spielstätte. Das war ja eine sehr schöne Zusatzleistung dieses Herrn Fieber. Die Musicals entwickelten sich seit ihrer Etablierung auf dem Spielplan 2004 zu wahren Kassenschlagern. So musste bereits das erste Musical Anna Tefka in 2004 im Folgejahr wiederholt werden. Später folgten unter anderem Kiss Me Kate 2006, Der Watzmannruf 2008, das sollte ja jetzt wiederkommen, mit Wolfgang Ambros, die Rocky Horror Picture Show 2010, eine Musical-Adaption des Filmklassikers Blues Brothers 2011 und 12 und Cabaret 2015 und Cats 2016 und 2017. Im Jahr 2018, dem ersten Jahr unter der künstlerischen Leitung Birgit Simlers, wurde My Fair Lady zu sehen oder gesehen. Und auch die Volksstücke haben ihren festen Platz im Programm und sind sehr beliebt. Der Brandner Kasper, wenn Sie das noch nie gesehen haben, das ist wirklich ein Stück, das man sehen sollte. Ist aber sehr, das muss man auch verstehen können. Die Sprache, die ist natürlich sehr regional gefärbt. Und das Ewigleben beispielsweise wurde viele Male auf der Luisenburg aufgeführt. Erstmals 1967 noch in der Bearbeitung von Josef Maria Lutz mit Beppo Brehm als Brandner, dann 1982, 83 unter anderem mit Toni Berger, 1998 unter der Regie von Heinz Trixner und 2019 sowie 2015 mit Michael Lerchenberg als Brandl-Kramer. Weitere Volksstücke der Intendanz Lerchenbergs waren die Geierwalli 2005. Das gibt es übrigens auch als Oper, das heißt La Walli und wurde also in Sarasota in der letzten Saison aufgeführt. Das ist auch sehr interessant, dass also Stücke Theater oder auch Oper sein könnten. In diesem Falle also in der Luisenburg 2005 war es die Geierwalli. Zwölfeleuten 2008, der Holledauer Schimmel 2011, Wast wohin 2012 und die Fahnenweihe 2013 und 2016 wurde der verkaufte Großvater dargeboten. Michael Altmann übernahm dabei die letzte Rolle seiner Karriere. Im Jahr 2017 folgte die Pfingstorgel von Alois Johannes Lippel, bei der unter anderem Veronika von Quast und Thomas Unger mitwirkten. 2018 sollte Birgit Simler Andreas Hofer, die Freiheit des Adlers von Felix Mitterer, inszenieren. 1974 führte Intendant Christian Metin ein Kinderstück ein, das auch heute noch sehr beliebt ist. Große Erfolge in den letzten Jahren waren beispielsweise Meister Eder und sein Pumpernickel aus dem Jahre 2011 und eine Neufassung von Das Dschungelbuch unter der Regie von Simon Eichenberger im Jahr 2018, Adaption der Bücher von Ottfried Preußler und Astrid Lindgren schaffen es besonders oft auf den Spielplan. So wurde allein Preußlers Räuber Hotzenplotz seit 1975 viermal auf die Felsenbühne gebracht und auch Lindgrens Pippi Langstrumpf gab es in drei Inszenierungen auf der Luisenburg zu sehen. Bei den klassischen Stücken wurde Der Sommernachtstraum von William Shakespeare besonders oft gespielt. Klar, es ist ja Sommer. Erstmals stand das Stück 1914 auf dem Spielplan und wurde seitdem aufgrund der inhaltlichen Parallelen zur Geschichte der Luisenburg über fünf weitere Male dargeboten, zuletzt in der Jubiläumszeit 2015. Auch andere klassische Stücke wie Nathan der Weise, Faust, Hamlet, Romeo und Julia und Iphigenie auf Tauris wurden im Laufe der Jahre auf der Luisenburg dargeboten. 2016 gab es auf der Luisenburg erstmals Tanztheater zu sehen. Eva Maria Töni, die Ehefrau des Intendanten Michael Lerchenberg, inszenierte Lorcas Bluthochzeit als Kombination aus klassischem Sprechtheater und Tanztheater. 2017 wurde Thomas Bernhards Theatermacher dargeboten. Mit diesem Stück nahm Intendant Michael Lerchenberg Abschied von der Luisenburg. Wunsiedel gehört zu den 10 deutschen Festspielorten. Die Besucherzahlen: 1937 wurden erstmals mehr als 100.000 Besucher auf der Luisenburg gezählt. Auch 1964, 67, 69 konnte die Marke geknackt werden. Seit 1971 wurden nur in 2 Sommern weniger als 100.000 Besucher gezählt, zuletzt 2002. In der Spielzeit 1977 besuchten über 142.000 Besucher die 4 Eigenproduktionen der Festspiele, ein bis heute ungebrochener Rekord. Zwar lagen die Zuschauerzahlen 2010 und 11 mit 148.000 bzw. 151.000 über die Zahl von 1977. Jedoch konnte oder gibt es mittlerweile auch Operngastspiele und Konzerte auf der Luisenburg, und unter Intendant Michael Lerchenberg konnte die durchschnittliche Besucherzahl pro Saison deutlich gesteigert werden. Liegt mittlerweile bei knapp 140.000. Das Schauspiel oder die Schauspieler auf der Luisenburg, da haben wir schon einige genannt. Die sind mir auch bekannt als Altschauspieler wie Peppo Brehm und Maxl Graf und Gustl Beyerhammer. Das sind so die typischen Volksschauspieler, die man eigentlich kennt, aus dem Fernsehen kennt, von der Bühne, von den Volksbühnen kennt. Und seit 1924 werden die Rollen auf der Luisenburg hauptsächlich eben mit professionellen Schauspielern besetzt. Und die Übersicht können Sie dann noch im Internet bzw. auf unserer Seite weiter mitverfolgen. Maria Kempken und Katrin Ackermann werden von den Frauen also hier auch bevorzugt genannt, und Veronika von Quast, die Ihnen vielleicht auch ein Begriff ist. Sogar ein Roman ist hier angesiedelt, Inspiration eben auch in die Literatur hinein, von diesem schönen Fichtelgebirge und dem Felsenmassiv dort in Wunsiedel. Michael Buselmeier hat einen Roman geschrieben, Wunsiedel, und zwar, also einfach Wunsiedel heißt der, Verlag Wunderhorn, Heidelberg 2011. Dieser Theaterroman erzählt von einem jungen Schauspieler, der 1964 seine ersten Ausstellungen bei den Luisenburger Festspielen bekommt und mit all seinem Theater- und Lebensidealen kläglich gescheitert ist. 4 Jahrzehnte später sucht er die Stätten des Desasters erneut auf und erkennt nicht nur seine damaligen Unzulänglichkeiten, sondern auch, welche Schätze ihm damals in seiner Verbitterung verborgen blieben. Wir bedanken uns bei allen, die die Informationen im Volkslexikon so liebevoll zusammengetragen haben. Das Ergebnis selbst müssen Sie sich selbst natürlich gönnen und Ihrer Familie. Wie Toni Graf und seiner Familie könnte es zu einem jährlich wiederkehrenden Vergnügen werden. Lassen Sie es sich von Toni erzählen. So, wir sitzen zusammen in München. Und wollen uns eigentlich über eine schöne Stadt in, ist es Bayern? Nordbayern. Nordbayern, ja, unterhalten mit Anton Graf. Und erzählen Sie mir etwas von Ihrem Ausflug nach Wunsiedel. Ja. Wunsiedel ist im Norden von Bayern, ziemlich nah, also an der Grenze zu Sachsen. Mhm. Und hat eine sehr lange Tradition an Sommerfestspielen. Mhm. Und seit vielen Jahren ist es für uns ein Muss, dass wir im Sommer für 1-2 Tage nach Wunsiedel fahren und dort die Festspiele gehen und auch den Ort, die Gemütlichkeit dort oben, die Gastfreundschaft der Gegend zu genießen. Und dazu muss man sagen, dass Wunsiedel ja ein Felsentheater hat, nicht? Das Festspielhaus ist eigentlich ein Open Air. Es ist eine in Felsen gehauene Bühne. Nur der Zuschauerraum ist überdacht. Da kann nichts passieren, und auch die Musiker sind überdacht, aber die Schauspieler selbst müssen bei Regenwetter eigentlich auf der nassen Bühne stehen. Und ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, dann gehen die Schauspieler einfach unter die Zuschauer und singen da. Aha, Also wenn es ganz schlimm wird. Und es gibt aber auch Oper in diesem Falle. Und Sie haben Oper gesehen. Es gibt alle Arten von Schauspielen und Unterhaltungen, bayerische wie auch klassische Sachen. Mhm. Und in den letzten 2 Wochen gibt es immer Oper. Mhm. Wir haben uns in diesem Jahr den Zigeunerbaron angesehen. Mhm. Und das ist eine zweite Oper gewesen, der Papier von Sevilla. Mhm. Der Zigeunerbaron, wie auch Papier von Sevilla, der tritt immer auf die Opernbühne aus Wien. Das ist also erstklassige Künstler, mhm, und auch die ganze Chor, die gesamte Opernbühne in Wien, mhm, tritt hier als Aktive auf, sodass es auch von der Qualität her sehr angenehm ist. Mhm. Die Preise, es gibt also 4 verschiedene Preisgruppen. Mhm. Man sieht von jedem Platz hervorragend, es ist ziemlich steil aufgebaut, sodass man das ja wunderbar sehen kann. Und man geht vom Park, was schön ist, vom Parkplatz so durch den Wald durch, mhm, kann man auch sich stärken. Da sind einige Gaststätten auf dem Weg, mhm, und oben sieht man dann also schon den Aufgang zum, mhm, Theater, und das ist alles sehr angenehm, und wir waren überrascht. Wir fahren seit Jahren hin, wir haben noch nie einen leeren Platz dort gesehen, es ist immer ausverkauft, und, mhm, wir besorgen uns auch schon zeitig die Karten, mhm, um ja nicht. Was heißt zeitig? Muss man ein halbes Jahr vorher? Nein, 2-3 Monate vorher. Ja, ja. Aber der Verkauf beginnt bereits im November fürs kommende Jahr. Aha. Wobei die Spiele im Mai schon beginnen. Aha. Also von Mai bis Anfang August sind Schauspiele in der ersten Linie, mhm, und erst in den letzten 1-2 Wochen sind dann Opern oder Operetten. Also in den August hinein? Ja. Und wie ist es denn dort mit der Unterbringung? Wird das also auf diese Opernsaison oder beziehungsweise Theatersaison abgestellt? Sind da gute Möglichkeiten? Es gibt den Umkreis von Wunsiedel, wie auch in Wunsiedel selbst, also gute Hotels. Mhm. Aber was ich so mitgekriegt habe, wenn ich mit Leuten unterhalte, es sind also meistens Leute aus der Umgebung. Mhm. Auch aus Nürnberg noch, die mit Bussen da kommen. Es sind sehr viele Busse, stehen immer da. Ja. Aber auch die Gastronomie, wir hatten noch nie Probleme, in Wunsiedel Übernachtung zu kriegen. Mhm. Und die meisten Hotels haben auch einen Shuttle-Service, die bringen ihre Gäste zur Aufführung und holen sie wieder ab, mhm, sodass man nicht selbst in der Nacht fahren muss. Das ist, mhm, alles sehr angenehm, und haben danach noch, was immer sehr angenehm ist, dann noch ihre Bar offen, sodass man nach dem Theater in angenehmer Atmosphäre noch und shoppen, trinken kann. Also und sich im Hotel, ja, und auch mit Leuten austauschen. Also, die sind alle sehr offen, und jeder ist froh, wenn er angesprochen wird, und man kann sich unterhalten über das, was man erlebt hat. Und was haben Sie so erlebt, wenn Sie jetzt also zurückgehen? Also Sie sind dort in diesem Jahr wieder zur Oper gewesen, und was für Gespräche kommen da zustande? Worüber unterhält man sich? Da unterhält man sich immer, warum man hier kommt. Was, sie kommen so weit her, bis von München. Ja. Es sind in der Regel immer Leute, die eigentlich in der Nähe sind. Das wurde fast der Sensation aufgefasst, ja, dass wir von München zu den Festspielen darauf fahren. Sind ja denn diesmal auch Wiener dann gekommen, wenn Sie jetzt in Wunsiedel Ihr eigenes Theater... Nein, die werden irgendwie weggekarrt und haben woanders ihre Bleibe, ein Stück außerhalb von Wunsiedel. Also ja, im Hotel, ja. Also meine Darsteller. Der Darsteller, aber ja. Was ist mit den Zuschauern? Also sind da vielleicht auch Leute, die solche Fans sind, dass sie ihre eigene Truppe begleiten? Ich weiß es nicht, Die Leute im Hotel waren alle aus der näheren oder weiteren Umgebung, aber nicht. Also wir waren als Münchner schon echte Exoten. Aha. Und die Bühne selber, das muss man ein bisschen erklären, weil das ist eine Felsenbühne, das heißt, es sind also regelrechte Felsen. Wie Felsen? Und dann Flächen, auf denen die auf, Leute stehen. Es geht über einige Etagen. Und ich habe jedes Mal Angst, wenn die da runterkommen und singen, dass dann einer mal einen Fehler macht und dann so 20 Meter auf dem Felsen fällt. Das ist aber, ja. Aber die kommen also aus, es ist sehr schön, dass wir aus allen Ecken und Enden kommen die raus. Also die Eingänge sind, ja. Und wie ist das denn mit Bühnenbild? Ich meine, man hat da also Steine, man hat Flächen. Wird da denn auch Kulisse aufgebaut? Es werden kleine Kulissen aufgebaut, also Häuser oder auch gewisse Dorfplätze oder wie man gebraucht. Aber es wird Kulisse gemacht. Mhm. Nicht eine Vollkulisse, wie man es gewohnt ist. Ja. Weil die Hauptkulisse sind ja die Felsen und der dunkle Wald. Mhm. Und was eben sehr schön ist dann, wenn, wenn da eine Pause ist, das Wetter schön ist, man geht raus und sieht den Sonnenuntergang. Und auch wenn manchmal kommt es auch rein, dass in die Bühne reinfährt, das ist alles sehr, sehr schön. Also das Licht ändert sich ja. Auch. Ich stelle mir vor, dass Hänsel und Gretel eine schöne Oper werden. Würde sicher dahin passen. Das wäre die beste Kulisse, da braucht überhaupt nichts machen. Wenn Sie das so erzählen, ja. Und wie ist das mit Kostümen? Ich meine, das ist ja auch sicher, ich denke, die Barbie bringen die, ja breite Röcke. Die bringen ihre Kostüme mit, ja. Aber breite Röcke, kann man sich da müssen sie auch Angst haben wegen der Fläche, die ist ja doch auch zum Zeit. Die Bühne unten ist relativ groß. Da können 30, 40, 50 Leute rumtanzen, da passiert gar nichts. Und wie groß ist denn die Truppe dann? Sind das 30, 40 Leute? Ja, das sind sie schon so in der Größenordnung. Ich habe schon mal versucht, den Chor zu zählen und die Solisten und kam schon auf 30, 35, wobei ich nicht sicher war, ob ich jeden hinter jedem Felsen entdeckt habe. Aber so in der Größenordnung war es. Und wie ist das mit dem Orchester? Wo ist das Orchester untergebracht? Das Orchester ist links von der Bühne. Früher war das offen. Mhm. Also, dass sie immer einen guten Grund hatten, bei Regen sofort aufzuhören. Ja, weil die Geige aber, natürlich nass wird. Ja, aber jetzt ist das auch überdacht und regensicher so. Also das Orchester könnte weiterspielen, wenn es regnet. Aber Gott sei Dank hatten wir noch nie einen Regentag erwischt. Ah, das ist schön. Also wir können da. Und es gibt sie wohl. Ja, das kommt ja nochmal vor. Das kann man wie nicht ist es ja mit den Temperaturen? Das ist ja in der Freilichtbühne. Es war heuer ein bisschen kühl, denn es war zu der kühlen Zeit, gerade in der kühlen Zeit. Also im frühen August. Aber die Leute, die wissen das, die kommen mit Decken und mit da. Also es ist, schaut ungeheuerlich aus. Man meint, die gehen auf eine Polarreise. Ach so, auf ein Picknick nicht? Nein, sondern so richtig verhüllt. Manche sind ganz verhüllt. Aber Abendkleid ist nicht... Nein, man geht richtig leger und hat mal einen Pullover dabei. Man weiß ja, ob der Abend normalerweise ist warm. Mhm. Aber in diesem Jahr war es kühl und wir waren aber entsprechend angezogen. Mhm. Und wenn es Regentage gibt, also abgesagt wird nichts? Abgesagt wird, es wird nicht abgesagt, die fangen zu spielen an und sagen, jetzt geht es nicht mehr. Was machen Sie dann? Kriegt man nichts, da gibt es nichts dann. Aha, das muss man also berührt, verführt, so ungefähr begonnen und bezahlt. Ja, das gibt es ja öfters. Also es ist nicht die einzige Freilichtbühne in Europa. Und ich stelle mir vor, waren Sie schon mal in Bregenz? Auf diesen Bregenz kennen wir auch die Wasserspiele, ja. Mhm. Ja. Und das ist ja also, das sind ja ganze Figuren im Wasser. Ja. Der Marat letztes Jahr und das Jahr davor. Und es ist ja fantastisch. Also diese Sommerbühne, schon das Bühnenbild dort ist ja auch hervorragend. Ich bin immer wieder überrascht, dass über so lange Zeit in dieser menschenleeren Gegend ist. Die nächste Großstadt ist Nürnberg, ist vielleicht 100 Kilometer weg. Oder Bayreuth. Dass da so viele Leute über so lange Zeit die Vorstellungen füllen. Ja. Das hat also einen Ruf. Öfter schon erwischt, wenn man mit Leuten sagt, ja, da müssen wir auch wieder. Jedes Jahr dort, ja. Es ist also, weil es eben auch bürgerliche Preise hat. Sie zahlen zwischen 50 und 20 Euro, je nachdem, welcher Platz. Und das kann man wirklich nicht sagen. Nein, das ist sehr zivil. Ja. Auch die Tradition, man könnte meinen, dass man vielleicht, ich meine, wenn es so überlaufen ist wie Bayreuth oder Salzburg, dann ist es ja gar nicht möglich, eine Karte zu bekommen. Also das ist ja schon schwierig. Wir haben den Eindruck, es ist fast ein Volksfest hier. Die Leute, jeder spricht mit ihnen, auch im Theater. Man wird angesprochen und wie ist das? Also gibt es auch Erstbesucher, die dann auch sich erkundigen, was haben die für Fragen? Oder ist es nein, da, wir haben da niemand entdeckt bisher. Oder man hat sie nicht entdeckt als alten Hasen und gesagt, was könnte ich denn da und was brauche ich denn da? Und reisen Sie dann direkt an aus München und fahren dann wieder zurück innerhalb von ein paar Tagen? Oder kombinieren Sie das? Wir haben es diesmal einmal gemacht in einer Gegend, wo wir nie waren. Wir sind ins Erzgebirge vorher gefahren. Mhm. Auf der Autobahn hin, also bis nach Aue und dann durchs Erzgebirge. Wir hatten leider einen Regentag, wo zwar wenig Verkehr war, aber wir sind schön durchs Erzgebirge gekommen. Am nächsten Tag war es schön und wir waren überrascht, wie schön das Erzgebirge ist. Ja. Wir hatten leider keine Zeit, irgendein altes Bergwerk zu besichtigen. Ja, das ist auch möglich. Muss man sich, jeder Ort, in jedem Ort sieht man ein Schild, Bergwerk zu besichtigen. Aha. Bloß gibt es ja nur bestimmte Zeiten, meistens am Wochenende oder auf Voranmeldung. Aber kriegt Mäntelchen an. Ja, alles. Das geht bis zu 3000 Meter runter. Ja. habe ich gerade eben gelesen. Ja. Und die Gastronomie ist ausgezeichnet, alles neue Hotels und ordentlich zu ganz zivilen Preisen von München aus gesehen. Was sind da für Städte, wo man halten könnte oder haben Sie gehalten? Ja. Wir waren in Aue und waren also über, wir gewohnt haben wir in Schwarzenberg. Mhm. Das ist ein bekannter Ort mit einer alten Burg. Mhm. Und von da aus kann man alles machen und sind dann teilweise durch die Tschechei gefahren. Und das Erzgebirge auch in der Tschechei verfolgt und das ist alles sehr gut erschlossen. Man kommt da recht gut durch und wir hatten Glück oder Pech. Es wurden sehr viele Straßen gebaut, wir mussten sehr viele Umleitungen fahren und die Umleitungen waren nicht immer besonders glücklich ausgeschildert, sodass wir manchmal auch mitten im Wald standen. Und dann musste man wieder umkehren und wieder schauen. Aber das war alles, es war Erlebnis. Wir waren nicht unter Zeitdruck, sondern wir waren dort, um was zu sehen und was zu erleben. Und wir gehen sicher wieder mal zurück. Es rentiert sich da oben. Was entdeckt man? Natur. Touristisches oder meist Natur? Natur und Natur in erster Linie. Man meint immer, schön ist ja nur in Oberbayern. Wenn man Bayer ist, ja. Aber wir waren überrascht, wie schön es auch in Sachsen sein kann. Ja. Und haben Sie so Felsenformationen gesehen? War das die an, oder an gar nicht so? Keine Felsen. Ja, also nicht so, was wir sonst... Nein, nicht, was wir unter Berge verstehen. Ja. Sondern es waren also angenehme Hügel. Also man ging durch den Wald. Ja. Gibt es denn Souvenirs, denn wenn man dort ist, was bringt man mit aus Thüringen? Aus Thüringen, da gibt es sehr viel Handarbeitssachen. Mhm. Entweder so kleine Stickereien oder auch aus Glas und Metall. Da gibt es... Gibt es viel, was wir Klöpplerarbeiten und solche Sachen kann man erwerben an diesen Brennpunkten. Ja. Und man versteht sich, die Sprache ist nicht so fremd, dass man... Wir waren überrascht, wie wenig gesächselt wird. Wir haben schon fast gemeint, wir fahren ins Ausland, wenn man die Sachsen so hört. Sorge gehabt. Ja. Und die haben so schön gesprochen, wir hatten überhaupt keinen Eindruck, dass wir in Sachsen waren. Vielleicht waren es auch alles Westdeutsche. Nein, es waren schon Einheimische, aber die haben so ordentlich. Ja, klar, vielleicht müssten wir weiter reinkommen, aber das war also an der Grenze zur Tschechei und in diesen Bereichen. Hat Sie etwas überrascht? Haben Sie etwas Neues entdeckt? Was Neues haben wir nicht entdeckt. Überrascht war man, wie gut die Straßen ausgebaut sind. Also man sieht da, man hat sehr viel Geld da reingepumpt, um die Infrastrukturen zu heben. Und wir haben eine Reihe von neuen Geschäften entdeckt und halt auch, es ist kein Unterschied, ob sie jetzt in Sachsen sind oder in Oberbayern. Es ist also ein gleichbleibender Wohlstand oder gleichbleibender Standard da. Und die Städte sind gut ausgebaut inzwischen, also auch renoviert und... Alles ordentlich. Es ist ja jetzt... Wir sind durch diverse alte Städte oder Dörfer gefahren, die waren alle ordentlich. Alle, also ganz, ganz selten. Wir unterhalten uns 2013, das muss man dazu sagen, wenn man es später nochmal hört. Also es ist ja dann doch nach der Wende. Wende sind 20 Jahre, über 20 Jahre. Aber das ist auch noch nicht so lang, 20 Jahre. Ja, es ist gemacht und sieht gut aus und wir sind auf dem Weg, das alles richtig zu machen. Es fehlt Industrie, würde ich sagen. Also das ist etwas, was, aber wo fehlt es nicht in ländlichen Gegenden immer? Richtig, aber ich meine, es ist die Frage, was für Industrie man da mitbringt. Die Industrie ist der Fremdenverkehr. Ja. Ich habe mich mal mit dem Hotelier unterhalten und der sagte, dass sie einen sehr starken Fremdenverkehr über das ganze Jahr haben. Sie machen auch einen Winterfremdenverkehr. Sie haben gute Langlaufläufen, sie haben also für gewisse Skifahrer angenehme Abfahrten. Und Winterberg ist ja gleich in der Nähe als Wintersportort. Also da war ich überrascht eigentlich, dass das da oben noch ein Skigebiet ist, aber sagt, wir sind im Winter genauso voll wie im Sommer. Das ist ja schön, der Austausch. Ja. Und für Deutsche oder für Leute aus anderen Ländern? Ich glaube, dass da nur Deutsche hinfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand, vielleicht der früher in Winterberg war. Aber es ist kein Massentourismus vom Ausland, sondern es wird gut also aus dem weiteren Umkreis benutzt. Also Wunsiedel zu empfehlen? Absolut. Zu empfehlen? Ich kann jeden nur empfehlen, dass wir das machen. Man kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut hinfahren. Man braucht nicht unbedingt ein Auto. Es geht alles wunderbar. Es ist eine Verkehrsanbindung auch an die Bahn. An die Bahn da oder mit der Autobahn ist wunderbar. Sie sind Wunsiedel vielleicht 10 Kilometer von der Autobahn weg, also überhaupt Und was wir heute gesehen haben, ist, dass jetzt also auch ein Busverkehr von der Deutschen Bahn vorangetrieben wird. Das es heißt, gibt heute diese Fernbusse, es ist etwas was Neues. Seit Anfang des Jahres wird das forciert, wo man sehr preiswert, also zum Beispiel München-Zürich kann man für 25 Euro fahren. Oder München-Berlin, ich glaube 40 Euro und das 6 mehr am Tag. Also praktisch wie ein Zug, die unterwegs anhalten. Und das ist also ganz... Was? Eine Alternative. Das ist eine Alternative, das ist nicht nur die Bundesbahn, sondern es sind auch Privatunternehmen, die das heute betreiben. Und das heißt, es wird zusehend mehr. Und das entlastet die eine oder andere Situation? Ja, oder macht es halt einfacher. Ja, wenn man, ja. Wenn man mit dem Bus mitten in der Stadt ist und dann, ich weiß nicht, wie die unterwegs halten, wie man da aussteigen kann, aber das müssten wir halt alles im Einzelnen nochmal ergründen. Ja, dann wünschen wir, dass Sie weitere Wohnsiedeltreffen haben, vielleicht mit jemandem, der es jetzt gehört hat. Auf alle Fälle, nächstes Jahr ist für uns ist ganz sicher. Herr und Frau Graf stehen dann da. Ich bin nächstes Jahr wieder da, müssen wir sagen, wo wir uns treffen. Dann sollen Sie mich erstmal an e-mailen, info@germanradioshow.com und vielleicht trifft man sich dann in Wunsiedel wieder. So machen wir das. Ich bin auch schon dort gewesen, 2002, es ist also schon länger her und da habe ich Theater gesehen und das war genauso interessant. Ja. Herzlichen Dank. Gern geschehen und also bis Wunsiedel nächstes Jahr. Okay. Danke. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für Ihr Zuhören und natürlich für Ihr Interesse an unserer Sendung. Am Mikrofon wie immer Susanne Nielsen und an der Technik Bill Davidson. Und jetzt auch ganz lieben Dank, dass Sie uns nach München in den Garten begleitet haben zu Toni und Alma Graf, wo ich am schönen Kaffeetisch dieses Gespräch führen konnte, beziehungsweise am Tisch im Garten. Und nachdem wir Almas schönes Mittagessen und den Nachtisch genossen hatten, zog sie sich zurück, was sie vielleicht an den auf dem Tonband festgehaltenen Geräuschen aus der Küche vernehmen konnten. Ich denke an den Ausspruch Friedrich Schillers aus der Glocke und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Und das stammt nämlich aus der Glocke. Das war mir dann schon klar, wie ich das so sagte, obwohl ich diese Gott sei Dank nicht ganz auswendig lernen musste. Aber mit so vielen Sprüchen im Deutschen, wenn man viel Deutsch spricht, dann lernt man es auch. Und dazu kann ich sagen, dass der weitere Text hierzu ist. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget ohne Ende die fleißigen Hände und mehret den Gewinn mit ordnendem Sinn und füllet mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die schnurrende Spindel den Faden und sammelt im reinlich geglätteten Schrein die schimmernde Wolle, den schneeigten Lein und füget zum Satz, zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Das Lied von der Glocke, Friedrich Schiller, Gedichte von Friedrich Schiller im Gothaschen Verlag von 1854 verlegt. Schiller lebte von 1759 bis 1805. Und mein Problem mit der deutschen Sprache, mit der Altehrwürdigen, werden Sie mir bitte verzeihen. Danke, lieber Toni und lieber Alma, ich war immer gerne Gast, ein Süppchen und die große Sorge immer um die Familie, um die Enkel und um die Freunde, die habe ich in bester Erinnerung. Schiller hat es gut beschrieben, eine deutsche Familie. Uns und Ihnen ein schönes Wochenende noch, eine gute Woche, bis bald, Ihre Susanne Nielsen und an der Technik Produzent Bill Davidson. Tschüss, ciao, bye bye, seien Sie nett zueinander und bis nächste Woche, Ihre Susanne Nielsen. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com.